نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Nein. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch, inshallah. Und wir machen weiter sofort mit Hadith 241. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا. من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد، الأصل ينشد ضالة، ضالة هنا في المسجد، فليقل لا ردها الله عليك، الأصل ضالة، الصحيح ضالة، فإن المساجد لم تبن لهذا، فإن المساجد لم تبنى لهذا. رواه مسلم. عليكم السلام. إذن معنى هذا الحديث، معنى هذا الحديث بارك الله فيكم، أنه لا يجوز إنشاد الضالة. ما معنى إنشاد الضالة؟ السؤال عن شيء، مثلا إنسان أضاع دابة، الضالة ضالة الحيوان. مثلا إنسان عنده غنم أو عنده بقر، فأضاع شيء من ذلك، فإذا أتى إلى المسجد وقال يا ناس من وجد مثلا غنمتي أو حصاني أو بقرتي، فيرد عليه ويقال لا ردها الله عليك، يدعى عليه. وفي هذا بارك الله فيكم عقوبة لارتكابه في المسجد أمران لا يجوز، أمران عليكم السلام ورحمة الله، لارتكابه في المسجد أمران لا يجوز، وهو أنه ينشد ضال، لأن المساجد بنيت للذكر، لأن المساجد بنيت للذكر وللقرآن وللصلاة ولرفع اسم الله سبحانه وتعالى، ولم تبنى المساجد من أجل شعر أو إنشاد ضالة أو إلى غير ذلك. ويلحق بذلك المتاع، يلحق بالضالة المتاع، يعني إنسان أضاع شيء ما يجوز له أن يأتي ويقول يا ناس كذا افعلوا كذا وهذه الأمور، أو ما يقف حتى في باب المسجد ويقول هذه الأمور، لأن المساجد لم تجعل لمثل هذه المسائل. أما هذا الذي يجري في بلاد المسلمين فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونفرق هنا بارك الله فيكم بين مسألتين، بين إنشاد الضالة وبين القول بأنه وجد شيئا. لا بأس أن يقال في المسجد أنا وجدت هذا الشيء، فمن كان هذا الشيء له فليأتي يأخذه. يعني مثلا أنا وجدت فرضا الآن خرجت ووجدت مفتاح، فقلت يا ناس أنا وجدت مفتاح، لمن هذا المفتاح؟ فهذا لا بأس به. أما أن آتي وأقول يا ناس أنا أضعت مفتاحا فهل من أحد قد وجده؟ فهذا لا يجوز في المسجد، وإذا قال ذلك فلا ردها الله عليك، نسأل الله السلام. عمر رضو الله عليه بركته اخ بارك الله فيكم زاكته ده بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكته wer einen mann hört der sucht etwas was er verloren hat zum Beispiel von Tieren wenn ein Tier verlaufen ist und dann kommt jemand in die Moschee und sagt wer hat mein Tier gefunden dann sagst du ihm dann sagt man dieser Person möge Allah dir das nicht zurückgeben möge Allah dir das nicht zurückgeben Der Prophet sagte, weil die Moscheen nicht dafür gebaut sind. Das wird die Moscheen sind nicht dafür gebaut, damit man nach verlorenen, vermissten Sachen sucht, sondern man die Moschee ist für erwähnen Allah subhanahu wa ta'ala für das Gebet und für das Wissen. Das ist eigentlich die Moschee. Das Hadith ist bei Muslim. Das heißt, Barakallahu fikum, eine Person hat zum Beispiel Kühe oder eine Person hat Schafe und eine Kuh ist verlaufen. Und dann kommt man in die Moschee und sagt, Leute, meine Kuh, sie sieht so und so und so aus und sie ist verlaufen. Wer das gefunden hat, bekommt von mir so viel. Man sagt ihm, möge Allah dir das nicht zurückgeben. Das ist als Strafe für diese Sache. Weil die Moschee kein Platz ist, damit man das sucht, was man verloren hat. Gilt das nur für die Tiere? Da sagen die Gelehrten, nein. Das gilt für alles, was man verloren hat. Gilt das innerhalb der Moschee und außerhalb der Moschee? Ja, innerhalb und außerhalb auch der Moschee, weil die Moscheen nicht dafür sind, dass man nach Sachen, die man verloren hat, sucht. Das heißt, hast du etwas verloren? Lass das. Such, du kannst suchen. Aber du kannst nicht zum Beispiel, alaikum salam, du kannst nicht kommen und sagen, Leute, leider aber heute in den Moscheen, in den muslimischen Ländern, wenn man etwas verliert, dann geht man in die Moschee und die rufen per Lautsprecher. Leute, wer sowas gefunden hat, der kommt in diese Moschee und der gibt es. Und das ist eigentlich laut der Sunna verboten. Sowas zu machen, weil das der Wert der Moschee vermindert. Weil die Leute, die machen die Moschee dann, wie heutzutage, wie die Moscheen geworden sind, die sind eher Kantinen geworden, die meisten leider, Kantinen geworden als Gebetsplätze oder als Anbetungsorte. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Das gilt auch zum Beispiel für andere Themen. Wenn du etwas verloren hast. Und hier bemerke ich etwas, weil das wichtig ist, Barakallahu fikum. Es gibt Unterschied zwischen, dass man etwas sucht, was man verloren hat, oder dass man den Leuten sagt, ich habe was gefunden. Es ist kein Problem, wenn du etwas findest in der Moschee, dass du zum Imam gehst, sagst du, ich habe das gefunden. Der Imam sagt, Leute, wer das verloren hat, der kommt zu mir. Das ist kein Problem. Aber, dass man sagt, Leute, wer hat zum Beispiel meinen Schlüssel gefunden? Das macht man nicht. Aber wenn du zum Beispiel ein Buch in der Moschee suchst, weil das in der Moschee ist, sagst, wer hat dieses Buch gefunden und sonst, das ist kein Problem hier. Weil das dazu gehört. Das ist alles, was zur Moschee gehört und was von der Moschee ist, kann man. Aber alles, was anders ist, außerhalb des Wissens, der Religion und sowas, macht man nicht. Wallahu ta'ala ala wa ala. وعنه ليس عن عمر عفوا عن أبي هريرة عفوا عن أبي هريرة عفوا أنا قلت عمر ايش أب عمر قزاك ني أبو هريرة هات ديزة überlieferung berichtet nicht عمر entschuldigung وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك لا أربح الله تجارتك إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك. رواه النسائي والترمذي. وهو صحيح. الحديث فيه دلالة على تحريم البيع والشراء في المساجد. والذي يرى من يبيع ويبتاع في المسجد فليقل له لا أربح الله تجارتك. وقال أهل العلم يقوله جهرا زجرا للفاعل لذلك. اليوم إذا قلت لواحد هذا الكلام قل لك عينك ضيقة وتحسدني، سبحان الله. المسجد ليس للبيع والشراء وليس لإنشاد الضالة، إنما المسجد لذكر الله سبحانه وتعالى. بل من أهل العلم من قال لا ينعقد البيع، ولكن الصحيح اتفاقا أنه ينعقد. يعني لو عقدوا بيع في المسجد قلت له لا أربح الله تجارتك، إنما البيع انعقد. ولكن ما يجوز البيع والابتياع في المسجد. واليوم ابتلينا بشيء جديد، بعض الناس يأتي في المساجد وقال لك يعمل سوق خيري ويقعد يبيع ويبتاع في المسجد، نسأل الله السلامة. هذا ما يجوز. المسجد المقصود فيه مكان الصلاة، مكان الصلاة ليس مجمع. يعني لو هلا مسجد مؤلف من مجمع مسجد مؤلف من 5 طوابق أو 6 طوابق أو 10 طوابق، أو مؤلف من خمس مثلا من 5 أبنية، في بناء فيه مكان للبيع والشراء، هذا ما يعتبر مسجد. إنما المسجد هو المكان الذي يصلى فيه. فمن رأيته مثلا عندنا هنا واحد، أما على الدرج لا بأس، أما هنا رأيت واحد يبيع ويبتاع يتاجر قل له لا أربح الله تجارتك. أما الساحة يجوز ما فيش. بارك الله فيكم. دس نيكست حديث زواي هو زواي هوندا 42. أبو هريرة رضي الله عليه زاكته دس بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكته wenn ihr jemanden sieht der kauft und verkauft in der Moschee, kauft und verkauft, handelt, dann sagt ihm, möge Allah dein Handeln verlieren lassen. Das wird möge Allah dir keinen Erfolg geben in deinem Handeln. Möge Allah uns bewahren. Das Hadith wurde bei An-Nasai und Tirmidhi überliefert und das ist sahih. Kommt so in die Moschee, sieht so 2 Leute, der sagt ihm, wie viel verkaufst du mir das? Sagt 5 Euro, nein, 10 Euro und sowas. Dann sagst du beiden, möge Allah euer Handel nicht erfolgreich machen. Heutzutage haben wir ein Problem. Und zwar, manche Leute, die sagen, ja, wir machen eine Gala für die Muslime und wir verkaufen in der Moschee bestimmte Produkte und der Erlös von diesem Verkauf geht als Spende in die Moschee. Das ist auch eine Variante davon. Normalerweise möge Allah diesen Handel nicht erfolgreich machen. So sollte man sagen und laut. Warum? Weil der Prophet Muhammad s.a.w. verboten hat, sowas zu tun. Ja, aber was ist Moschee hier gemeint? Was wird hier mit Moschee gemeint? Mit Moschee wird gemeint, der Ort, wo in dem man betet. Wo man betet. Zum Beispiel jetzt in unserer Moschee, ja? Wir beten hier. Aber auf der Treppe ist keine Moschee. Obwohl das zu Komplex der Moschee gehört. Aber auf der Treppe ist das keine Moschee. Dort kann man kaufen, verkaufen. Im Garten kann man kaufen, verkaufen. Aber hier in Moschee, wo wir beten, wenn jemand kauft und verkauft, dann sagt man ihnen, möge Allah euer Handel nicht erfolgreich machen, möge Allah das verlieren lassen. Das wird, dass ihr verliert durch diesen Handel. Die Gelehrten sagen, man sagt sowas, damit sie aufpassen. Das wird, wenn du jetzt jemanden sagst, möge Allah deinen Handel nicht erfolgreich machen. Sagt ihr, bist du verrückt? Ich bin ein Muslim, du machst Dua gegen mich. Sagst du ihm, was du tust, ist schlimmer. Was du tust, ist schlimmer. Da so in der Moschee handelst. Weil die Moschee nicht dafür gebaut worden ist, dass man handelt. Oder dass man etwas sucht, was man verloren hat. Oder dass man spielt und so weiter. Ja? Sondern die Moscheen sind für erwähnen Allah subhanahu wa ta'ala, für Gutes tun. Und deshalb, was du tust, ist haram. Und als sozusagen als Erwiderung auf das, was du tust, du bekommst das. Und leider, weil die Muslime immer geschwiegen haben, schaut mal die Moscheen, wie sie geworden sind. Die meisten Moscheen sind heute, la hawla wa la quwwata illa billah, keine Plätze mehr für Wissen oder für Unterricht oder für Seminar oder für religiöse Handlungen. Die sind eher etwas Routine geworden. Man geht, man betet schnell und dann geht man nach Hause. Oder da geht man direkt in die Kantine und da gibt es dort einen Fernseher und da fängt man Fernseher an zu schauen. Und manchmal wird geraucht und Karten gespielt und wie heißt das? Dart. Dart gespielt und Billardo und wie heißt das? Diese Kika. Babyfoot, nennen wir sie. Kika, das machen wir in der Moschee. Aber wo bleibt das Gebet? Am wichtigsten ist in vielen Moscheen, am wichtigsten, Teestube, Küche, Fernseher und Billardo und Spielen. Und wenn man sagt, was tut die da? Sagt, ja, ich meine, was sollen wir machen? Unsere Jugend brauchen das, möge Allah uns bewahren. Wenn wir die Jugend durch Haram in die Moschee holen, dann brauchen wir diese Jugend nicht. Die sollen weg. Wenn man durch Haram in die Moschee kommen will, dann nein, lieber, dass diese Leute in die Moschee nicht kommen. Wir wollen nicht durch Haram die Leute gewinnen. Wir wollen nicht durch verbotene Handlungen die Leute gewinnen. Wir wollen die Leute, dass sie aus Überzeugung in die Moschee kommen und dass sie sich an die Religion halten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. والله يا أخوة الكثير من المساجد أصبحت أماكن فقط للتجارة وأصبحت له لازم بلياردو ولازم كذا ولما تقول له يا أخي ما هذا يقول لك يا أخي طيب كيف نكسب نحن الشباب ولك لا خير في شباب ما يأتي إلى المسجد يريد المسجد إنما يأتي لأجل البلياردو أو يأتي من أجل أنه يلعب دارت والعياذ بالله أو يأتي من أجل التلفزيون. In manchen Moscheen, der Muezzin ruft zum Gebet und die Leute spielen oder die gucken Fernseher. Dann kommt der Muezzin, der Rufer, sagt, komm zum Gebet. Sagt, lass mal, das ist ein sehr wichtiges Spiel. Oh, subhanallah, ist Spiel wichtiger als die Religion Allahs? Möge Allah uns bewahren. Deshalb aufpassen, barakallahu fikum. Wenn man sieht jemanden in der Moschee, diese Person sucht etwas und der sagt, ja, ich habe verloren, dann sagst du ihm, möge Allah dir das nicht zurückgeben. Eine Person macht Handel in der Moschee, möge Allah deinen Handel verlieren lassen. Dass dein Handel verliert. Dass du keinen Erfolg dabei hast. Deshalb bin ich und war ich immer dafür, dass man keinen Handel in den Moscheen macht. Oder neben auch. Man darf auch keine Bücher in der Moschee verkaufen. In der Moschee darfst du nicht verkaufen. Wir müssen aufpassen in diesem Sinne. Weil manche sollen sagen, nein, seid nicht so streng und so. Das hat uns fertig gemacht. Immer, seid nicht so streng, seid nicht so. Ist die Religion streng? Die Religion ist nicht streng. Aber das hat so angefangen. Man hat mit Büchern angefangen, dann hat man etwas anderes verkauft, dann noch etwas anderes. Wir machen Teestube, wir machen Küche und. Und das ist so schlimm geworden. Möge Allah uns bewahren. Al-Hadith al-Thalith wal-Arba'in ba'da al-Mi'atayn. An Hakim ibn Hizam qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, la tuqamu al-hududu fil masajid. ولا يستقاد فيها ولا يستقاد فيها رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف وهو حسن بارك الله فيكم. أي إذا في حد من الحدود الشرعية المعروفة فما تقام في المساجد، يعني داخل المساجد ما تقام، إنما تقام خارج، عقوبة من العقوبات. والقود هو إذا واحد عمل لك شيء وأخذ يعني مقابله شيء، يعني يقام القود فيها. القود هو مثلا القود، شو معناته القود هنا؟ مثلا إنسان كثر لك سنك وأنت تريد أنه يحكم عليه فتكسر سنه، فما تقام مثل هذه الأمور في المساجد، يعني مثل القصاص. القود يسمى هذا. بارك الله فيكم. حديث سواء هندد غين فيطسي فون حكيم ابن حزام، ابن حزام حكيم ابن حزام ده زاكته ده بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكته دي strafen dürfen nicht in den Moscheen verrichtet werden und die die Strafen dürfen nicht in Moscheen verrichtet werden und die Vergeltungsstrafen auch nicht. Vergeltungsstrafen auch nicht. Es gibt Strafen, die sind al-Hudud. Es gibt Vergeltungen. Da darf man auch das nicht in der Moschee machen. Das heißt, es gibt Strafen bei uns in unserer Religion, die sind al-Hudud. Und diese, die sind Rechtsstrafen bezüglich bestimmte kriminelle Akten, was ein Mann, was Leute tun, die darf man nicht in der Moschee vollstrecken. Das muss man außerhalb der Moschee, weil die Moschee nicht dafür ist, sondern die Moschee ist für Erwähnen Allah subhanahu wa ta'ala, für Beten, für Wissen vermitteln, dass die Muslime sich treffen, dass sie was Gutes tun. Und diese Strafen macht man außerhalb, nicht innerhalb der Moschee. كم حديث صاروا؟ نعم أحمد وأبو داود. ثلاثة صاروا بس أهلينا دول واضحين الأحاديث، يعني فينا نكمل. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق، سعد بن معاذ، فضرب عليه رسول الله خيمة في المسجد ليعوده من قريب. متفق عليه. أصيب سعد بن معاذ إصابة يوم الخندق، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل له خيمة في المسجد وهو فيها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره، ففيه دلالة على جواز النوم في المسجد وبقاء المريض فيه والجريح وضرب الخيمة، وضرب الخيمة في المسجد ولو ضاق المكان. هذا الحديث بارك الله فيكم واضح. بارك الله فيكم. نيكست حديث 244. عائشة sagte, سعد بن معاذ wurde verletzt zu Al-Khandaq, Tunnelschlacht. Tunnelschlacht. سعد بن معاذ ist ein großer Gefährte von unserem Propheten. Der wurde verletzt an diesem Tag. Der Prophet Muhammad SAW hat für ihn ein Zelt bauen lassen in der Moschee, innerhalb der Moschee. Damit der Prophet Muhammad SAW ihn besuchen kann und damit er in der Nähe vom Propheten bleibt. Das heißt, das Hadith für uns ist wichtig, wegen erstens, ein Kranker darf in der Moschee sich aufhalten, man darf in der Moschee schlafen und man kann ein Zelt in der Moschee haben, wenn auch der Gebetsplatz enger geworden ist. Natürlich, man macht das, wenn man fähig dafür ist. Und wenn das eine Maslacha hat, das wird, wenn das einen Vorteil hat. Sa'd Mu'adh war der Führer von den Leuten von Medina. Ein sehr bekannter und sehr guter. Der Thron Allahs bebte, als Sa'd Mu'adh starb, weil er so ein guter Mann war. Und er hat sozusagen für den Islam sehr viel geopfert. Wa an Aisha qalat, das heißt, was lernen wir von diesem Hadith? Es ist kein Problem, dass man ein Zelt hier hat, zum Beispiel, wenn man krank ist und drin. Aber natürlich, wenn man hier Vorteil hat, aber nicht, dass die Leute jetzt kommen und jeder hat ein Zelt und der stellt das in der Moschee, sagt, ich schlafe jetzt in der Moschee. Warum? Ja, der Prophet hat das getan, das ist Sunna. Sagen wir ihm, geh raus. Der Prophet war der Führer der Muslime und er kann entscheiden. Aber du bist das nicht. Möge Allah uns bewahren. Manche Leute beten nicht, ja? Der betet nicht. Wallah, بعض الناس ما يصلي. Lava, ما يصلي. ولكن ما عنده مكان يبات، وإذا بده يروح للبانسيون حيدفع له 25 أورو. ما بده يجي على المسجد. بدي أبات. بيت الله. إيه بيت الله بس بالبيات وبالمصالح، أما بالصلاة ما بيعرفوا، نسأل الله السلامة. Manche Leute, der hat keinen Platz, zum Beispiel, der hat Geld, der kann zahlen. Der will aber nicht zahlen, weil er geizig ist. Dann kommt der, wo ist eine Moschee hier? Der betet nicht eigentlich. Sag mal, warum? Sagt er, ja, ich gehe in die Moschee. Dann kommt der in die Moschee, ja, ich möchte hier übernachten. Oh, warum willst du hier übernachten? Ja, weil das Moschee ist Haus Gottes, dann sagen wir ihm, geh raus. Ja? Barakallahu fikum, jazakumullah khair. 245 حديث جميل. عن عائشة قالت: رأيت رسول الله يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. ها؟ الحبشة كانوا يلعبون في المسجد. الحبشة كانوا يلعبون. من هم الحبشة؟ هم عبارة بارك الله فيكم مثل اليوم السيرك، سيركوس يعني. وكانوا يلعبون بالسيوف والحراب، يعني مثل هذه الألعاب اللي يعملوها، تعرفوها هذه البهلوان، لا القديمة، عندنا إلى اليوم فرق الشعبية اللي عنده سيف ويعملوا هيك بسرعة وكذا. هذا هو. لا لا لا بالنار. فكانوا يلعبون بالدرق والحراب والسيوف، يلعبون مع بعض. وطبعا يعني يعملوها بطرق عجيبة حقيقة، يعني لما تشوفها شلون سرعة يعملوا كذا، وهي عجيبة عجيبة. فعائشة كان يوم عيد فأرادت تنظر، فالنبي صلى الله عليه وسلم فتح لها قليلا ووضعت رأسها على كتف النبي صلى الله عليه وسلم ونظرت. فقال بعض أهل العلم أن هؤلاء كانوا خارج المسجد، ومن أهل العلم قال بل كانوا في المسجد داخل المسجد. فلما أتى عمر أنكر عليهم عمر، فقال له دعهم يا عمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال له اتركهم عمر، ليعلم اليهود أن في ديننا فسحة، وإني بعثت بحنيفية سمحة، حتى يعلموا. عمر طبعا لما فعل ذلك من باب أنه شو هاد عم يلعبوا في المسجد. وفي هذا الحديث كذلك، طبعا هناك من أهل العلم من قال هذا منسوخ، قالوا منسوخ بالقرآن لقوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له بالقدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا لهو عن ذكر الله وإقام الصلاة، سورة النور. والحقيقة بارك الله فيكم ما يوجد دليل واضح على أنه نسخ. فلا بأس في يوم العيد أن يلعب بالسيوف، أو أنه يلعب بعض الحركات وكذا، وهذه لا بأس حتى لو نظرت النساء لذلك. وفيه أن المرأة يجوز لها أن تنظر للرجال وهم يلعبون، ولكن من دون تفصيل لأفرادهم، يعني ما تطلع واحد معين وتقعد تشوف حلاوته وكذا وهي. وهذا بخلاف الرجال بالنسبة للنساء، والله أعلم. بارك الله فيكم. Aisha sagte, ich habe den Propheten Muhammad sallallahu erlebt, als er mich bedeckt hat, während ich die Abyssinier angeschaut habe. Sie haben gespielt in der Moschee. Was wird gespielt in der Moschee? Sie haben Schwerter gehabt und sie haben mit diesen Schwertern bestimmte Bewegungen gemacht, so wie zirkusmäßig, ja? Akrobat, so wie Akrobat und sowas, aber mit Schwert. Und das gibt es bis heute. Das gibt es bis heute. Es gibt solche Leute, die spielen mit Schwertern und die machen akrobatische Bewegungen. Die waren in der Moschee, diese Leute. Und die haben gespielt. Die Geschichte ist, das war Festtag. Das war Festtag. Und diese Leute kamen in die Moschee. Und sie haben gespielt, angefangen zu spielen. Also diese Bewegung zu machen. Aisha wollte gucken. Der Prophet sagte, ihr willst du gucken? Da hat sie gesagt, ja. Der hat die Prophet sallallahu alaihi wasallam die Tür ein bisschen so geöffnet. Und Aisha hat ihr Kinn auf dem Schulter vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam getan. Und hinter ihm war sie. Und die hat angeschaut, wie sie spielen mit den Schwertern. Während sie gespielt haben mit den Schwertern, kam Umar, Ridwanullah alayh. Umar. Da hat gesagt, was tut ihr da? Die haben gestoppt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, lass sie, Umar. Lass sie. Heute ist Fest. Und die Juden müssen wissen, dass wir Möglichkeit haben zur Erholung in unserer Religion. Und Allah, und ich wurde gesandt mit Al-Hanifiyya, Al-Samha, das bedeutet mit der Wahrheit. Mit der Wahrheit, Al-Hanifiyya, das bedeutet, was mit der Wahrheit, die von dem Schlechten abweicht, Al-Samha, das bedeutet barmherzig und tolerant. Tolerant und barmherzig. Das heißt, Barakallahu fikum, durch dieses Hadith lernen wir. Es ist kein Problem, dass man während Festtage spielt. Wenn auch zum Beispiel manche mit Schwertern und sowas in die Moschee kommen und die machen diese. Aber das heißt nicht, dass man eine Konzertgruppe holt in die Moschee, ja? Das heißt nicht, dass man eine Breakdance-Gruppe holt oder Rap oder DJ. DJ. Nein. Sondern, Barakallahu fikum, das ist hier, Jazakumullah khairan, nur in diesem Fall, in dem Fest. Und die haben gespielt. Manche Gelehrten haben gesagt, das wurde annulliert. Manche Gelehrten haben gesagt, das wurde annulliert durch ein Ayah vom Koran. Und zwar, Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Moscheen dazu bauen lassen, damit die Leute seinen zu ihm rufen, damit sie beten, damit sie Allah erwähnen. Und nicht, damit sie Handel machen und damit sie sozusagen dass die Zeit verbringen. Aber es gibt keinen klaren Beweis, dass das annulliert worden ist durch diese Ayat. Deshalb, Barakallahu fikum, deshalb نسأل بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. بيزاخ إسو Erstens, es ist kein Problem zum Festtag, dass manche Leute akrobatisch was tun. Aber natürlich, die ziehen sich gut und so. Zweitens, es ist kein Problem auch, dass die Frauen dabei anschauen. Das heißt nicht, dass man eine Mischung macht, sondern dass sie dabei anschauen. Aber die schauen die insgesamt und nicht, dass sie zum Beispiel einen bestimmten Mann anschauen und die fangen an, seine Nase und sein Bart und sowas anzuschauen. Nein, sondern allgemein. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wir werden حديث الوليدة بعدين البصاق. اوكي بارك الله فيكم. Wir werden inshallah hier stoppen. Das nächste Mal machen wir ab Hadith 246. اللي عنده سؤال يتفضل بارك الله فيكم. إذن الأحاديث الذي تكلمنا عنه أولا ما تنشد الضالة في المسجد وما ينشد شيء ضاء. ثانيا إذا باع وابتاع في المسجد يقال له لا ربح الله تجارتك. لا تقام الحدود في المساجد، لا يستقاد فيها، لا بأس بضرب الخيمة لمريض أو لا بأس بالنوم، ولا بأس في يوم العيد أن يلعب في المسجد. والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم. فزوا هذه الكلمات هابن في سوزاكن في فيدن دس سوزامن فاسد. Erstens, wenn jemand etwas sucht in der Moschee, weil sagt man, ich habe was verloren und sowas, dann sagt man ihm, möge Allah dir das nicht zurückgeben. Wenn jemand Handel macht in der Moschee, möge Allah deinen Handel verlieren lassen. Man darf keine Strafen in den Moscheen vollstrecken. Es ist kein Problem, dass man ein Zelt in der Moschee hat für einen Kranken oder zum Beispiel, wenn man auch in der Moschee schlafen will. Unter bestimmten Bedingungen natürlich. Und es ist kein Problem während des Festes, dass man in der Moschee was spielt oder was zusammen macht. Manche Leute haben natürlich gesagt, طبعا هناك من قال لا يجوز أن تأتوا بالصبيان إلى المساجد والأطفال وهذا باطل. جنبوا مساجدكم، جنبوا في حديث يعني جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم ورفع أصواتكم. الحديث بارك الله فيكم ضعيف وهو عند ابن ماجه، فذلك انتبهوا لهذا. Es gibt so eine Überlieferung, die schwach ist, und schwache Überlieferungen dürfen nicht als Beweise verwendet werden. Man darf die Verrückten, die Kinder und dass man laute Kinder in der Moschee nicht haben. Das ist Barakallahu fikum, das ist nicht richtig. Das Hadith ist nicht richtig. Man darf Kinder mit in die Moschee nehmen und die dürfen in der Moschee Koran lesen und so weiter. Weil wir merken auch heutzutage, wenn die Kinder in die Moschee kommen, dann fangen diese alten Generationen, was machst du hier, warum hast du deine Kinder dabei? Das heißt auch nicht, dass man, barakallahu fikum, die Kinder unerzogen lässt in der Moschee, sondern man sollte auch die Kinder ein bisschen halten und kontrollieren. Das bedeutet, die Mutter und der Vater in diesem Zusammenhang sollte nicht wie manche das tun. Die bringen ihre Kinder und die sitzen an einer Ecke, Tratsch und Klatsch, und die Kinder tun alles. Und die machen schmutzig, die schlagen sich und sowas und keiner macht was. Nein, das nicht. Das nicht, barakallahu fikum. Sondern man kann die Kinder mitbringen, das ist eine schöne Sache, aber da sollte man den Kindern klar machen, barakallahu fikum, dass das nicht in Ordnung ist, dass man spielt oder dass man Ärger macht in der Moschee. Und die Mutter oder der Vater, wenn die Kinder dabei sind, der sollte ein bisschen ein Auge haben für die Kinder. Aber leider, in unserer Zeit ist das anders geworden. Definitiv gibt es Leute, die ihre Kinder in der Moschee am Wochenende schicken, nur weil sie keine Lust für ihre Kinder haben. Das geht nicht um Lernen. Das geht nur, die Kinder gehen die ganze Woche, die ganzen 5 Tage in den Kindergarten oder in die Schule und die Mutter hat ihre Ruhe. Weil sie aber am Samstag die Kinder hat und die kann nicht so gut kochen für den Pascha, für den Harem, Sultan, dann schickt er die Kinder in die Moschee, damit die Prinzessin in der Moschee für den Sultan und Pascha was kochen kann. Das geht nicht um zu lernen. Das geht nur um diese Sache. Möge Allah uns bewahren. Ey, بعض الناس يعني يبعث أولادهم مو مشان يتعلموا وإنما عزام منهم مشان الباشا يرتاح الباشا. دقيقة. Das ist alles. Das nächste Mal, inshallah, reden wir, barakallahu fikum, über schöne Hadithe. Und zwar, wie ist das mit Bau der Moscheen? Und das ein Zeichen vor dem letzten Tag ist, dass die Leute die Moscheen schön machen. Schön, gut. Baumäßig, ja. Das kostet 5 Millionen. Eine Moschee hat 5 Millionen, 10 Millionen gekostet. Aber du hörst kein einziges Wort, was gut ist über die Religion. Alles Bid'a und Schirk. Wal'iyadu billah. Religion ist das Letzte. Am wichtigsten Sauberkeit. Am wichtigsten Gestalt und Bau. Architektur. Aber, und dann, dass alles in Ordnung ist. Aber ob die Leute lernen, nicht lernen, ob sie den Islam richtig praktizieren. Wenn du gehst und sagst, ja, das ist falsch, sagen die, ach, wer bist du, dass du uns das sagst? Schau mal, unsere Moschee ist die schönste. Und das Schlimmste ist, was ich finde, persönlich, diese viele Neuerungen, die wir heutzutage haben in den Moscheen. Inshallah, wir werden darüber das nächste Mal sprechen. Inshallah, al-Murra al-Qadim, wir werden barakallahu fikum, ala mas'ala al-Tashhid al-Masajid. تشييد المساجد والاعتناء أن أغلب الناس أصبح يعتني بالبناء ولا يعتني بالتقوى والعلم في المساجد للأسف. قل لك مسجدنا كلف 8 مليون 10 مليون. طيب وما الذي طلع من 10 مليون؟ ليش ما عملت مدرسة وعلمت فيها الناس الدين؟ ليش ما عملت في هذا المسجد على الأقل عندك دروس في المسجد؟ يعني على الأقل نرى سنة في المسجد. لاقي 10 مليون كلف المسجد، تدخل ما تجد إلا البدعة، وكل بدعة أضرب من الثاني. نسأل الله السلام. ما كان الطين، كانت من من من سعف النخل، مو طين حتى، سعف النخل، أشجار. أفريقيا بتلاقي الناس ما في، بس توتية توتية زنك حاطين، وما شاء الله الناس تتعلم دينها. ولكن نحن في أوروبا يا أبو لازم نعمل مثل الكنيسة. في ديسكوتيرن هويتة واس موس واس داف هي زين واس داف هي زين من أريد دا موشي و دا تورم دا كياشي واس داف غروسة زين كاتدغالة و دا موشي شه و دي مسلمة ديسكوتيرن. Unsere Moschee ist größer. Eure Moschee ist größer. Unsere Moschee ist schöner aber. Nein, unsere Moschee ist schöner. Unsere Moschee kommen Tausende. Unsere Moschee weniger. Der Teppich unserer Moschee hat 40.000 Euro gekostet. Die Toiletten 200.000. Wir sind noch in Toiletten. Möge Allah uns bewahren. Aber die Frage, die ich stelle hier: Was ist mit den Köpfen, die in der Moschee kommen? Und was ist mit ihrer Religion? Haben sie gelernt? Wissen sie, was Sunna bedeutet, richtig? Praktizieren sie richtig die Religion? Das stellt man, diese Frage wird nicht gestellt. Das geht um Teppich, um die Lampen und die Lichter, die in der Moschee sind. Und das geht von draußen. Wir haben Kuppel und Minarett. 400.000 Euro für ein Minarett. 500.000 اورو او 300.000 اورو في مينارت und Kuppel. Wir können eine Universität gründen. Eine Schule gründen für dieses Geld. Wenn auch nur 10 Schüler anfangen. Brauchen einen Platz, sagen wir 1000 Euro im Monat. Das wird in einem Jahr 12.000 Euro. 500 Euro Nebenkosten, dann haben wir 18.000 Euro. Wir brauchen drei Lehrer am Anfang an. Drei Lehrer ist genug für 10 Schüler. Drei Lehrer. Jeder Lehrer 2000 Euro im Monat. Das sind 6.000. Kleiner Moment, 6.000. Und wir haben dort, passt auf, und wir haben auf der anderen Seite 1.500, sagen wir 2.000, das haben wir 8.000. 2.000, die kommen auch daneben, 10.000. Das bedeutet, in einem Jahr brauchen wir 120.000 Euro. Anstatt Kuppel und Minarett, was keinen Nutzen hat und was nicht eigentlich vom Islam ist, könnte man 4 Jahre unterrichten. Und da hat man das Geld. Dafür. Aber man denkt nicht so. Schaut mal auch unsere Lage. Die schreien immer, die Muslime, ja, die Muslime müssen einig werden. Wir sind Interessenvertreter der Muslime. Ja. Wann ist fest? Wann ist fest? Mittwoch. Warum? Weil wir nur einen Arafa haben. Weil wir nur einen Hajj haben. Weil wir nur eine Pilgerreise haben. Wir haben nicht 5, wir haben nicht 3. Aber wieso machen die Leute am Donnerstag und andere am Freitag? Wo ist die Gemeinsamkeit? Wo ist die Einheit der Muslime? Und manche sind schlau. Wir gratulieren den Muslimen zum Fest. Aber wann ist das Fest? Die haben nicht gesagt. Merkt das, liebe Brüder und Schwestern. Die haben nicht gesagt, wann das Fest anfängt. Die haben nur geschrieben, wir gratulieren Muslimen zum Fest, zum Arafa und so weiter. Aber wann? Die wollen das nicht schreiben. Warum? Weil wenn sie jetzt sagen, Mittwoch, dann haben sie ein Problem. Leider, die Sache ist so geworden. Die Türken feiern nur mit Türken. Die Marokkaner nur mit Marokko. Die Iraker nur mit Irak. Die Schia nur mit Schia. Ikhwan Muslimin nur mit Ikhwan Muslimin. Hizb al-Tahrir nur mit Hizb al-Tahrir. Tabligh nur mit Tabligh. Partei mit Partei. Nationalismus, Nationalismus. Land, Land. Ist egal, die Religion dann geworden. Und wenn in einer Moschee die Religion nicht die Hoheit hat, und wenn die Religion nicht majestätisch ist in der Moschee, dann ist das keine Moschee mehr. Und ich sage mit ruhigem Gewissen, die meisten sogenannten Moscheen heutzutage in Deutschland, die sind keine Moschee. Die sind Kantinen. Nebenan aber betet man. Das ist die Wahrheit. Nicht, dass man die Wahrheit, barakallahu fikum, umgekehrt versteht, die sind Moscheen und nebenan ist Kantine. Nein, nein, nein. Wichtiger ist Fernseher, Raum und Kantine als die Moschee. Möge Allah uns bewahren. Sonst, diejenigen, die rufen die ganze Zeit zur Einheit der Muslime, wieso feiern wir nicht zusammen Eid? Wieso? Heute war Arafa, heute war Arafa. Morgen ist Eid. Morgen ist Fest. Wieso wollen sie das nicht? Manche machen Freitag, andere machen Donnerstag. Warum? Stur, Sturerei ist das. Stur. Und zweitens Nationalismus und Politik. Das geht nicht um Religion und das geht nicht um Islam in diesem Zusammenhang. Und leider die Moscheen, anstatt dass sie die Haltung der Religion pflegen, leider viele Moscheen pflegen die Haltung der Politik und Nationalismus. Möge Allah uns bewahren. Das ist Allah, Salam. Tlaqi, tla al-Mumbar. Und ich gehe, ja, schuf, ich. بكل عين وقحة. نحن ندعو إلى وحدة الأمة، ويجب أن نتوحد جميعا، ويجب على المسلمين أن يكونوا مع بعضهم في العيد وفي الجمعة وكذا وكذا وكذا وكذا. متى العيد يا شيخ؟ يوم الجمعة. أوف، مو قبل يجي لك كلت وحدة، ولك مو قبل يجي خد وحدة. فنسأل الله السلامة. من قد أنتم إمام؟ قرادة هستو أنت أنا ريدك ذاك دي مسلمة مثل أين هايت بلدن دي مثل سوزامن فايان تزاك يا فس كانش مخن دي لايتونج دا مشي اللجنة اللجنة ايزي اللجنة هات كزاك تزي دي لايتونج دا مشي باي دي مايستن لايتونج دا مشي زد متجل سألتو مي بستو لايتا Zahlst du mehr, hast du recht. Zahlst du nicht, hast du kein Recht. Lujna, die hat gesagt, wir feiern am Freitag. Ich kann nicht dafür. Warum bist du denn Imam? Warum bist du denn Imam? Dann geh nach Hause, schlaf lieber. Als dass du das machst, dass du die Wahrheit nicht sagst. Die Leute erwarten auf einen Imam, der stark in der Religion ist. Aber heute ist die Sache so geworden. Sagst du die Wahrheit, reden die Leute von dir schlecht. Aber heuchelst du, dann bist du der gute Imam, der schön erzählt und der gut sagt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Tab khair, inshallah. Das nächste Mal reden wir darüber. Tfadl. Kann عندك سؤال, tfadl. Mu ant, huwa, huwa. Inte rafa'at idak. Lianna kunt a'aqib ala kalamak imma ma kana rasul alayhi sallam. Shlon ta'aqib ala kalam al-mudir? كلام المدير ما يعقب عليه. أنا إمام ومدير. أي طيب يلا حل حليته حليت. تفضل تفضل عادي يا زلمي عقب. كان يوضع قطف بلح في المسجد حتى يأتوا الأطفال والصبيان. والله ما أعرف الآن مداه، ولكن يعني. كان هذا موجود أنه كان في صبية يأتوا المسجد، بل كان الحسن الحسين يدخل المسجد. ومعروف القصة لما أتى الحسن والنبي صلى الله عليه وسلم نزل من على المنبر وحمله في الجمعة، يعني نزل وحمله وقال إن من أموالكم وأولادكم فتنة. فهذا معروف، هذا معروف. ولكن بعض الناس ما يريد هذا. يعني يا أخي أنت تشوفها، يعني تشوفه لما يشوف أولاد مثلا أو شباب يدخلوا المسجد مباشرة يقلب وشه، يعني كأنه المسجد فقط هو للناس اللي فوق 50 عام. فنسأل الله السلام. ده بقول اشتلت أنا في خارج ونزاك اشتمت استاذ البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم إما داتلن gehabt hat und damit die Kinder sozusagen in die Moschee kommen und die haben diese Datteln von ihm bekommen. Ich kenne diese Überlieferung nicht. Ich persönlich kenne ich das nicht. Und wenn ich etwas nicht kenne, dann sage ich, ich weiß nicht. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aber eine Tatsache ist, dass die Kinder in die Moschee gekommen sind, und dass sie dabei waren im Gebet. Einmal kam Al-Hassan, der war noch ein kleiner Junge, und der Prophet hat ihn gesehen. Der hat Al-Mimbar verlassen und er ist nach unten, sallallahu alaihi wasallam, und er hat ihn getragen und er ist mit ihm auf Mimbar. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat als Imam gemacht und er hat vorgebetet und er hat Umama, die Tochter von Zainab, getragen im Gebet. Und der Prophet sagte auch, der Prophet sagte, ich will manchmal länger das Gebet halten, das wird länger machen. Aber ich höre das Weinen eines Baby. Und aus Barmherzigkeit mache ich das Gebet kürzer. Ich mache das nicht länger. Das heißt, die sind klare Beweise, dass Kinder und so. Es gab einen Mann, der immer ein Kind mit in die Moschee gebracht hat. Der Prophet sagte ihm, liebst du ihn? Der sagte ja. Der sagte ihm, wenn dieser stirbt, dann wird die Stunde kommen. Oder die Stunde ist näher gekommen. Und einmal kam dieses Kind mit seinem Vater. Der Prophet sagte ihm, liebst du ihn? Der sagte, ja, ich liebe ihn. Später kam dieser Mann 2, 3 Wochen nicht mehr in die Moschee. Der Prophet hat gefragt, wo ist er? Da haben sie gesagt, sein Kind ist gestorben. Dann sagte der Prophet Muhammad, wenn jemand ein Kind hat und dieses Kind stirbt und man zeigt Geduld, dann kommt man dafür ins Paradies. Das heißt, die sind alle Beweise. Und der Prophet hat Spaß auch mit den Kindern gemacht. Ja, aber Umair, ma fa'ala Nughayr. Es gab Anas, es gab einen kleinen, der hat einen kleinen Bruder gehabt. Der Prophet hat mit ihm immer Spaß gemacht. Er hat einen Vogel gehabt. Der sagte ihm, ja, aber Umair, Vater von Umair. Der war ein kleiner Junge. Der sagt ihm, Vater von Umair. Das bedeutet, es ist von Sunna auch, dass man die kleinen Kinder Abu nennt. Ja, aber Umair, ma fa'ala Nughayr. Was hat dein Vogel getan? Und als der Prophet erfuhr, dass das Kind starb, der war sehr traurig. Sallallahu alaihi wasallam. Das sind alle Beweise, dass die Kinder in die Moscheen dürfen. Aber man sollte den Kindern beibringen, wie sie sich in der Moschee aufhalten. Na. الأصل الصديق يكون أخوك لأنه إيه نعم إيه بس هذا يعني إنه معرفة يعرفه نعم لا هذيك معلش هذاك مو أخو هذاك أبوه كم من شولدن سرقيبن إنه مشيع Man kann Schulden zurückgeben in der Moschee. Beweis dafür ist, dass der Prophet Muhammad s.a.w. von jemandem etwas als Schulden genommen hat. Und dann kam diese Person, während der Prophet s.a.w. in der Moschee war. Und der Prophet sagte, gibt ihm sein Schuld zurück. Und er hat ihm mehr gegeben, als was er von ihm genommen hat. Das geht, inshallah. Ist kein Problem. Na. Bezüglich Nägel schneiden und Haare schneiden, bis wann gilt das, dass man das nicht macht, wenn man Schlachtopfer bringen will? Bis man geschlachtet hat, das wird schlachtest du am 13. Dhul-Hijjah, das bedeutet jetzt Mittwoch ist 10., 11. Donnerstag, 12. Freitag, 13. Samstag. Willst du am Samstag schlachten? Kannst du. Dann musst du bis Samstag warten. Nach dem Schlachten darfst du deine Nägel dann kürzen oder deine Haare kürzen. Bart sowieso nicht mehr als Abba. Olak, ich rede mit Hijri, Allah yedik. Ich rede mit Hijri. Kleinen Moment. Ich rede mit Hijri. Unsere Zeitrechnung muss nach Hijra sein. Nicht Oktober und November und Dezember. Wir sind heute 9. Heute sind wir jetzt gerade diese Nacht. Wir sind 10. von der Hijja geworden. Freitag war 14. Allah hedik. Naam, tfaddal. Nee, Verzeihung wird nicht akzeptiert. Weil du im Text nicht schreiben sollst. Naam. Hast du Angst? لك شلون ما حد يذبح مو انا حد ذبح لك الله واحد انا لازم نذبح لا لا ها فهم الدعوه من الدعوه ليه انت بعد الدعوه لا حسب اللي يذبح ما يكسر اللي ما يذبح انا ما اذبح الشيخ هو يذبح على شخصيته ولك هلا انا بدي اروح اذبح لك انت وكلت بكره ما في واحد يذبح الا انا من اول انا بذبح كل ايوه ناجي يكلف وجهك كم من جوت هيرن ما بلي كم من جوت هيرن اوكي دقيقه بس لحظه ده برو ده stellt eine frage sagt wie ist wenn man selber nicht schlachtet aber der hat mich beauftragt für ihn das zu machen. Ich mache das für ihn. Ja, deshalb, wenn ich für ihn schon geschlachtet habe, dann kann er von Haare und von Nägel wegschneiden. Na. Kann man hören? Fi hakadha riwayana. الرواية بس ما معناتها، ما معناتها مثل الناس هكذا، يعني يوم الصوم هو يوم اللي تصومه، ويوم النحر هو اللي يوم اللي تنحره، أي مع بعض جميعا. يعني مو يعني يكون إذا يوم الصوم أول، لا. أول يوم رمضان في الأربعاء لازم يكون يوم النحر الأربعاء فقط. لا لا. أكثر الناس هاتري. أخ لا. وسؤال نعم. تفضل. هل أحاديث عن يعني هو الأحاديث عتيجي بس عن فاطمة رضي الله عنها وبنات الرسول الباقيات؟ ما فيهم حديث عنهم وعن أولادهم يعني مثل كانوا بهذه الكثرة؟ في كم من قوت يغن؟ ما كنا سمعنا يعني ما كم من قوت يغن؟ لحظة لو أبو بكر كم حديث في عنه؟ مين كان أعلم الصحابي؟ مين كان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب كم حديث فيه؟ 120. لا أنا ما عاد أقصد فهم؟ يعني الثانيات أيضا في عنهم في عنهم. هذا بس هذا يعني. جبتس. أنا أنكر أنه ما كانوا هاي. بس أنا قلت لك قاعد تنكر. أنا قلت لك قاعد تنكر. لا حشاك من السؤال ما يجوز هذا. بفخاقة است. Der Prophet hat doch andere Töchter gehabt außer Fatima. Könnt ihr mich gut hören, weil bei mir zeigt, meine Internetverbindung ist weg. Deshalb. Es gibt Hadithe, dass die meisten Hadithe, die sind zum Beispiel von Familie von Propheten über Fatima, über Hassan, über Hussein und so weiter. Was ist mit den anderen? Mit den anderen Töchtern von Propheten? Gibt es auch Hadithe über. Ja, es gibt. Der hat gesagt, weil das wenig ist, das stimmt. Das ist das Gleiche. Abu Bakr war immer mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und er war sein Freund und alles. Aber von Abu Bakr wurde wenig überliefert als Hadithe. Das war nicht sozusagen sein Fach. Aber Abu Huraira war das sein Fach. Ibn Abbas schon. Aisha schon. Ibn Umar, Abdullah bin Amr bin al-As. Die waren diese Leute, die haben viel geschrieben. هنا نعم شيخ واسألني على أضحية شيخ على أضحية أضحية أضحية الأضحية بلورال شكون قال يعني وسير لواحد لحد البقرة ما أعرف وإيش هو السؤال الآن سؤال يعني قال لي متى هي ولا إيمت يعني وقت يعني ما كان بخطبة الجمعة خطبة ما يصل والله العظيم ما يصل وانت ما كنت خطبة الجمعة؟ انا شايف استحي وقت الأضحية يبدا من بعد صلاة العيد من بعد صلاة العيد الى ثالث ايام التشريق von wann bis wann darf man Opfer schlachten, schlachten. Morgen schlachten wir dich als Opfer. Auf jeden Fall, die Frage ist, ich habe ihm gesagt, warst du nicht am Freitag, weil ich das fünfmal wiederholt habe, Wallah, Wallah, fünfmal. Am Anfang der Khutba und in der Mitte der Khutba und dann am Anfang der nächsten Khutba und im nächsten Khutba und nach der Khutba und vorige Woche in Khutba und nach der Khutba und hier am Unterricht und das kommt nicht rein. Ich meine, ich weiß nicht, was ich soll. Und ich kann nicht mit dem Batich. Auf jeden Fall, wann macht man Khutba? Wann man macht Udhiyya? Man macht das, barakallahu fikum, nach dem Festgebet fängt das an, bis zum vierten Tag, vor Maghrib. Das bedeutet 10. Dhul-Hijja, nach der Rede, 11., 12., 13. bis Maghrib. Yani Sabbat, Maghrib. Lala, bik, ma... يعني انت اللي كسرت لدينا كل مره نذبح على بقره وما عرفت قلت على كم مره قلت على البقره يقول يصير بقره يذبح بقره غاليه يصير يذبح بقره يصير اقول ممكن أنا بس عائلتنا نذبح بقرة وأخوي اشترى قبل شهرين بقرة. هديك بس لعائلتنا. هديك بس لعائلتنا. لعائلتهم ما بيصير. ضعف من أنا كوش لخطي. ضعف من أنا كوش لخطي يا دو داس كوش لخطي. Und es dürfen auch 7 Haushalte sich beteiligen an ein Kuh. Nein, Tadal. Und CDAT, CDAT, Rashash, Ahmed, Ahmedi. Salim alaikum, Abu Kawthar. Hey, schon, Hakina, hey. طيب خلص كل معلش هي سنة يعني هي حاجة مليحة مستحب مستحب مستحب لازم تأكل من الكبدة نعم ما تحسش لغض النزفنا ما غض على شيء شخصي فيه الملعب يكون على بالي باللي غض النزف الظهر اشرب قهوة بس لا تأكل من يجي الهاي هلا اللي يضحي الصباح من بعد الثلث اللي يضحي صح الحمد لله. أنا ما ألبس متضحي غدوة ما غد. استنى أخلي أول شيء تنتهي ينتهي النقاش بين المشايخ. أنا عمرها وسيد. عمرها. عمرها وسيد. أي ماشي عايز عمرها عمرها. الشيخ مع لبلوس. بندوفيلز كان زوجي. عندك خبر تبغى؟ مورغان دان. أوكي مورغان. غدوة غدوة. أنت يبليك ديا ها؟ غدوة العيد غدوة. عبد الله ودا عبد الرحمن. ودا لست في مي؟ ها؟ بدي؟ nee, es gibt auch, ich meine, man kann dich auch Humam nennen. أنا نقول الشيخ أنا أقول اسمه. Nein, du nicht. Von keinem nimmst du, weißt du? Du, deine Verbindung ist nur zu mir. Lass mal die. Morgen, Andreas wird offiziell, inshallah, Muslim. بإذن الله تعالى. Morgen. ها؟ ان شاء الله. واسس؟ اي نعم. Du weißt ja, Waschung und dann kommst du 8:30 bist du da. والله ما اسالك بس واحد ثاني مستحيل بخاف منك تنايم شيخ. هل هذا قال ايش اسوي؟ خليه يقول لي بالتفصيل ايش اسوي؟ تحكي مع شيخ انا استحي. تقول له عفوا شيخ. اوعد اوعد. مشكلة يشوف الحمد لله أخيرا واحد اعترف أنه كان نايم بخطبة الجمعة endlich endlich hat jemand zugegeben dass während Freitag Rede geschlafen hat ich rede so laut in خطبة unsere laut Sprecher die sind so laut und trotzdem schläft ich meine was soll ich tun weiß ich nicht يا حبيب الرجال مو متجوز ليه خلوه حاله على جوه شيخ قول ايش سوي بتفصيله قول ايش سوي ليش هو ايش هو السؤال ليش ما يجي ليش هو السوري من بلد الشيخ اعطي رقم تليفون اتصل وخلاص تسعه عمود يا شيخ دي möglichkeit besteht dass man خطبه العيد على جنب دي möglichkeit besteht اسكت انت ويا Die Möglichkeit besteht, dass man die Rede und das Gebet von Eid live sendet. Aber wer ist dabei? Ihr könnt nicht dabei sein. Weil die meisten von euch, die werden auch zum Fest gehen. Das bedeutet, bei uns ist es 9:00. Und ich denke, bei euch, die meisten von euch, die haben auch 9:00. Das wird umsonst sein, wenn wir das Barakallahu Fikum live senden. Oder? Aber die Möglichkeit besteht bei uns. Die Möglichkeit besteht bei uns, das live zu senden. Ich meine, es gibt die Möglichkeit, dass wir Freitag live senden. Das besteht diese Möglichkeit. Es besteht die Möglichkeit, Alhamdulillah, bei uns alles. Ja, aber was nutzt das, wenn die... Ja, aber wie? Die Schwestern, die gehen auch doch zum Fest. جبيت يا فخايتك إذا كان بروبلم فخايتك إذا كان بروبلم إيش مانا إيش هب ديزة ديزة إبليغونغ داس فيا أم فخايتك داس ماخن إيش مانا داس إزي لايحت داس فيا هي بالتوك دين روم أوف ماخن und da können wir das nur am Mikrofon, ich habe Verlängerung, Kabel für Mikrofon, und da kann ich das machen. Ich meine, das ist nicht so... Lehnt ihr drauf? Ja, drauf. Guck mal, ich korban. Ja, Lektinum. Ja, inshallah, wir überlegen uns. Wir belegen uns. Wenn ihr wollt, dann Freitag fangen wir 13 Uhr an. Freitag fangen wir 13 Uhr an. قال بدهن ننقل لهم الجمعة. ننقل خطبة الجمعة عبر الإنترنت. عليكم. مين هو؟ ايه شو في؟ والله ما فينا نقول له وينه؟ هات اعطينا كلام مومنت متى؟ كلام مومنت طيب خير إن شاء الله. باي أونس في دي زاخي سو زين مورغن. مورغن كومن في إن شاء الله 7 Uhr 15 zum Gebet, zu Frühgebet. Dann beten wir Frühgebet. Und dann wird die letzte Vorbereitung. Alhamdulillah, alles bei uns ist bereit. Nur morgen holen wir die, wir holen Lautsprecher und so weiter und neue Sachen. Technik ein bisschen wird gemacht. Und wir heizen unser Zelt, weil wir Zelt für Eid haben. Wir haben großen Zelt, Alhamdulillah, für Festgebet. Großen Zelt, weil wir im Zelt beten. Wir beten nicht in der Moschee. Und dann 9 Uhr, Punkt. 9 Uhr fange ich an, inshallah. Ich bete so ungefähr 10 Minuten. Dann werde ich eine Rede halten zwischen 10 und 15 Minuten maximal. Ein Teil Arabisch, ein Teil Deutsch. Und, ha? 10 nach 15 Dakika. Bitte, ihr Ruch, Khalil Ruch. Mama, kann ich subhanakallah wa bihamdik. Ah, subhanakallah wa bihamdik. Ich will mit Nassach für Oktubli. Ruch. Und dann Janiznayo Panimayosh Paruskima Hanshub Bukra انت تعال انت دخل حالك بالموضوع بس قدام التانيين ما فيني اقول لهم بدنا ناخذ فيك شلون عشان لا يطلعوا لي كلهم طلع لو حتى لو فهمني حنقول نحن ما في حدا وبعد طيب يا تيك محمد حسين خان تيك الله بركات دالي الله بركات دالي الله شكر يا تيك تاك تيك تاك يا استاذ عفوا دان بارك الله فيكم وطي صوتك انت وياه اي والله ما اعرف اذا راسه مثل الحجر ايش تعمل له يعني يقول اشجع من هذا الرجل يعني هذا كنوه هل يوزع بيده إذا يذبح يروح يوزع بيده أشون يوزع؟ قلت له ثلث يهدي وثلث يصدق وثلث يأكل. يريد كله يتصدق يريد كله يهديها. بس إذا كان بخيل كله يأكله وهذا. أنا خلص. هذا هو. من وصل وشيخ. أنا إيش دخل؟ يا بارك الله فيكم. دن مخم في سو. باي أونس دن جبت زواي إبراشونن في أونزر بويدن جلستن. ناخ عيد. Nach Eid haben wir zwei Überraschungen für unsere Gemeinde. Eine große Überraschung. Ma'zuz, lachza, lachza. Ma'zuz. Biddi, die Kiasse dolte bei Al-Khamen hören. Schon, Chassidin. Kann man gut hören? Okay, kleinen Moment bitte, liebe Brüder und Schwestern im Internet. Moment nur. جيب اكياس من هذول تبع الخيش تبع شو يعرف هو لا لا لا شريطه القماش القماش الصاشيات القماش كتان ايه كتان جيبهم من الكافه اللي حق الوحده نص ايرو صغار كتان ايوه بنجيب لك من البيت اللي عنده كم واحدة عندك؟ كلهم نفس لا لا نفس النمط بدنا كلنا نفس الشيء نفس النمط ونفس الآية حتى اللي يسلمه هي شي ذا الحم فيه شو بدك؟ دير الجرعة حتى الآية ايه تعتبر روع ايه سي صح عيسى نشوف اللي الكفلة ده نشوف طيب جيب لنا جيب لنا ستة ستة إن شاء الله صح ستة يكفي يكفي كم واحدة يجيب ثمانية؟ ايه جيب ثمانية صغار إيه أي صغار قد ما يكون صغار ما يخال قد ما يكون صغار إيه صغار صغار هكذا هكذا العجيب عندك أنت طاها عندك أنت لا واحدة لا وإذا لونهم إذا لونهم مثلا أخضر أو أزرق خير أو أحمر وفيهم مصورين لا لا لا شيل الصور ما بدنا شوف برا لا واحد يتشغل ممكن لو انت تروح كفلون كفلون هذا فيه بزر والصبع الرجال في السؤال ما نشريش حتى نشوف لا يفسع ولا ما وشون واحدين تروح اشتري ماكو داعي اصبر اذا ما في انا بروح للزل جروس انا بروح للزل جروس زل جروس بيسكر الساعة 9:30 في عندهم صغار في عندهم عشرة سكن لا مش عارف نقول لك خلاص أنا بجيبهم خلاص أنا بجيبهم أبو كوثر بكرة مشان تجو أنت كمان تجي بكير مشان المغريفون بده يعمل المغريفون كان في زاكروس كان في زاكروس هذا كان هي كان يلا جيبهم أنا بدبر أنا بدبر أقول منو يجي بكير أنت اسمعني أنت أبوك بيروح معنا إن شاء الله أبو بلال هو اسمه أبو بلال أبو مروان اسمه أبو بلال قصدي أنا العفو جيب لك شغلة معك لبس تاني قلابية أو كذا بحيث لما نذبح مشان يساعدنا خير؟ طيب يا أخوان قلت ها قلت تعال موقت إيش وقت تجيك قصدي بعد الصبح مشان تشغل الهي هنا وجاي الفجر وما أطلع ايه خلص جيد مشان نشغل بعد الفجر ال البوري هو بده بس نص ساعة نص ساعة تلف فيه ايه ما هو مشان هيك نحن ما حنبلش مباشرة نعمله حنبلش 8 وربع نعمله من 8 وربع من 8 نصلي الشروق لا كتير حقيقة يكون قليل من 8 وربع بده شغلها وخليها تدفي شوية ايه تفتح شوية ايه هذا لأن ما فتحت شوي هو مفتوح اصلا مفتوح مفتوح بس هنشغلها من 8 لل 8 لل 9 الا ربع صح وبعدين طبعا لانه لا لانه هو 9 الا ربع حيكون نص الخيمه انتلت والنفس وكذا اليوم ما بقينا نحن 10 دقائق حميت اي والله اشتعل رجلينا نحن رجلينا ما عاد في احساس واصابعنا صاروا هيك ورماني ما عندك مشكله دي كله مرة أنا صوتي المشكلة ما يطلع والله صوتي ما عم يطلع مرة شديد لا طول شيخ يقصر وحتى اللحق أنا نادي أنا بكرة خلاص بكرة معلم إن شاء الله أنا الفجر إن شاء الله إيه طيب خلاص معناتها خير عليك أنا بس سلم عليكم أروح خلاص خير إن شاء الله يعني ما ما التزم بأي شغلات. أنت بس التزم لي بكرة تحط لي تركب لي قنينة الغاز وتعمل لي هذا شو اسمه. ليش؟ طبعا افتح له شوف شو. أنت نعم. ليك وجه ليك وجه قل ما ليك وجه. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala euch segnen und ein gesegnetes Fest wünsche ich euch, unseren Brüdern und Schwestern, weil das Fest ist eigentlich angefangen. Wir sind heute die Nacht des Festes, barakallahu fikum. Deshalb, vielleicht treffen wir uns morgen nicht, aber versucht mal 18.30 Uhr zu kommen, vielleicht sind wir dabei. طيب. Und ich überlege mir wegen Freitagsgebet, ob wir das strahlen oder nicht. Eine Frage habe ich bekommen, und zwar meine Frage, gibt es ein bestimmtes Alter für das Opferschlachten? Ja, das darf nicht unter 6 Monate sein. Das darf nicht unter 6 Monate sein. Ja. Ja. Wir machen nach der Sunna. Wenn du nach Marokko und nach Pakistan und Türkei machst oder nach arabischen Ländern, wir machen nach der Sunna des Propheten. Dann willst du die Sunna vom Propheten oder willst du Nationalismus und Sturerei? Wir sind weder Nationalisten noch stur. Wir wollen unsere Religion praktizieren. Und unsere Religion besagt, morgen ist das Fest. Mittwoch ist das Fest. Weil wir nur ein Hajj haben. Weil wir ein Hajj haben. Ein Hajj haben. Nur eins haben wir. Wann war Arafat-Tag? Wann war Arafat-Tag? Wann war das? Heute. Okay. Nach Arafat-Tag, was kommt? Was kommt nach Arafat-Tag? Was kommt nach Arafat-Tag? Eid. Wann ist das? Mittwochmorgen. Das ist die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Was man dort und dort macht, das ist sowieso, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Die Sache geht um Nationalismus, das geht nicht mehr um Islam. Das geht um Politik und nicht mehr um Islam. Auf jeden Fall, die Frage bezüglich Opfer. Die Frage ist bezüglich Opfer, barakallahu fikum. Die Frage bezüglich Opfer. Das darf nicht jünger als 6 Monate sein, barakallahu fikum. Das darf nicht jünger als 6 Monate sein. Die nächste Frage. Meine Frage, darf ich meinen Sohn zum Schlachten mitnehmen? Er ist gerade 8 Jahre alt. Wenn dein Sohn vertragen kann, dann kein Problem. Ich hab meinen Sohn mitgenommen, der ist 6 Jahre auch. Der hat sich gefreut. Aber wenn du weißt, dass dein Sohn das nicht vertragen kann, dann brauchst du das nicht so machen. Ja. Der wollte auch mitmachen. Der hat mir gesagt, darf ich mitmachen? Da habe ich gesagt, nein, jetzt nicht. Wenn du älter wirst, inshallah. Okay. Alle Fragen, die im Text geschrieben werden, werden ignoriert. Alle Fragen, die im Text des Raumes geschrieben werden, werden ignoriert. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Es gibt bei uns Regeln im Raum und da sollte man an Admin die Fragen schicken. Jazakumullah khair und barakallahu fikum. Hier in Niederkassel gibt es ungefähr 10 Frauen, die nicht türkisch sind und gerne zum Gebet gehen. Aber durch die Kinder geht es oft nicht. Oder das Auto hat der Mann. Vielleicht ist es eine Möglichkeit, in der türkischen Moschee gehen die Frauen nicht. Zu den Festtagen in die Moschee. Und die Empore wird dann für die Männer reserviert. Also haben sich keine Möglichkeit. Es ist verrückt, aber es ist so. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Leute recht leiten. Aber das ist unser Problem, wenn man sich an die Sunna nicht hält und wenn man die Religion nicht als Maßstab hat, dann ist das der Fall. Mit Sicherheit, barakallahu fikum, ist es mindestens eine beliebte Sache, dass die Frauen in die Moschee gehen und dass sie mitmachen. Und bei Festgebet ist es Pflicht eigentlich. Bei Festgebet ist es Pflicht, weil der Prophet Muhammad s.a.w. damit befohlen hat. Aber wie wir immer wissen und wie wir immer das gehabt haben, barakallahu fikum, und wir haben immer das erlebt, dass manche Leute, egal was du ihm sagst und was du ihm erklärst, dass die Sunna so und so und so ist, der will das nicht annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Manche, wenn du ihm sagst, die Religion ist so, der sagt, ja, aber in unserem Land. Andere, du sagst ihm, die Religion ist so, der sagt, ja, aber in unserer Familie war das immer anders. Anderen, der sagt, ja, aber unser Imam oder unser Scheich in der Moschee hat was anderes erzählt. Möge Allah uns bewahren. Der Prophet sagte, wenn deine Frau dich um Erlaubnis bittet, dass sie in die Moschee geht, dann gib ihr die Erlaubnis. Verwehre das nicht. Ja. Aber heute leider bei manchen, die gehen selber in die Moschee nicht und die lassen auch ihre Frauen nicht in die Moschee. Das bedeutet, weder machen sie Khair, noch lassen sie die anderen Khair machen. Möge Allah uns bewahren. Diese Frauen, die können das so machen, dass sie sich versammeln bei einer Schwester. Dass sie sich bei einer Schwester sammeln und dass sie zusammen beten. In dem Fall, vielleicht gibt es auch einen Bruder, der ein bisschen reden kann, der macht für sie Imam und die machen das zusammen, inshallah. Ja. Oder die beten das später. Ich meine, wenn sie keine Möglichkeit haben in der Moschee. Ja, aber in der Moschee werdet ihr keinen Platz bekommen. Die werden euch draußen lassen. Ah, das ist schön hier. Leider, das ist krass, dass wir von Deutschen und Türken und Arabern sprechen. Die Religion akzeptiert das nicht, dass wir sagen, Türken, Araber und sowas. Die Religion ist Islam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. La hawla wa la quwwata illa billah. Was sollen wir tun? Barakallahu fikum. Nein, die Schiiten machen auch später. Die Schiiten machen auch später. Es gibt nicht gestern. Keiner hat gestern gefeiert. Manche Muslime, die haben auch den anderen schönes Weihnachtenfest gewünscht. Möge Allah uns bewahren. Ja, Latif, möge Allah uns bewahren. Möge Allah uns bewahren. Möge Allah uns bewahren. Ja, das ist die Sache. Sowieso. Am Ende werden wir vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen und Allah wird uns nach unseren Taten fragen. Er wird uns nicht nach Türkei oder nach Marokko oder nach Deutschland fragen, sondern Allah subhanahu wa ta'ala wird uns nach unseren Taten fragen und nach unserer Religion. Und Religion ist mit Beweis aus Koran und Sunna und nicht mit dem, was die Leute erzählen. Und nach Beweisen aus Koran und Sunna, Fest ist morgen. Fest ist morgen, weil die Muslime alle eigentlich zusammen feiern müssen. Aber manche wollen das nicht. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Walhamdulillah. Ich meine, wenn man in Marokko gewesen wäre, oder in der Türkei gewesen wäre, oder in Pakistan gewesen wäre, vielleicht hat man Verständnis. Weil man sozusagen gezwungen ist. Weil man gezwungen ist dort. Ja, dort haben die Leute gesagt, ja doch, doch, das hat mit Politik, mit Sicherheit zu tun. Das hat mit Politik zu tun. Aber wenn man in Deutschland ist, warum macht man das so? Ich meine, du bist in Deutschland und es gibt hier Freiheit. Und wir wissen alle in Deutschland, dass wir ein Hajj haben, nur ein Hajj. Ich meine, was würden diese Leute sagen? Okay, man kann laut der Sunna am zweiten Tag des Festes auch Festgebet verrichten. Oder am dritten Tag auch. Man kann das verschieben. Es ist kein Problem. Aber, subhanallah. Das ist die Sache. Okay, darf ich erfahren, warum die Politik dadurch Vorteile hat, würde ich gerne wissen, um zu argumentieren. Ja, sage ich dir, wie die Politik hier Vorteile hat. Schau mal, barakallahu fikum. Wenn zwei arabische Länder Probleme haben, dann feiern sie nicht zusammen. Damit sie damit ein Land dem anderen Land sagt, schaut mal, wir sind nicht für euch. Das heißt, angenommen, Libanon hat Probleme mit Saudi-Arabien. Saudi-Arabien sagt, morgen ist Fest. Libanon sagt, nein, morgen ist kein Fest. Warum? Weil Libanon Saudi-Arabien einen Brief schickt, wir wollen mit euch nicht feiern. Und die Politik hat Vorteile dabei. Warum? Weil die Muslime dann spalten. Die Muslime, die spalten sich. Und die sind nicht einig. Und wenn die Muslime sich spalten und nicht einig sind, dann wird Allah das nicht segnen, was sie tun. Aber hier in Deutschland haben wir die Möglichkeit, uns zu vereinen? Natürlich. Natürlich, wir haben die Möglichkeit, uns zu vereinen. Dass wir sagen, das erste muslimische Land, die das Fest feiert, wir feiern mit. Nach dem Buch Allahs und nach der Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann sind wir eine Einheit. Aber wenn man einmal macht Samstag und einmal macht Freitag und der andere macht so und der dritte macht so, natürlich dann haben wir keine Einheit. Weil übrigens auch die Einheit der Muslime, die wird nicht durch Meinungen von den Leuten kommen, sondern die Einheit der Muslime wird nur auf dem richtigen Weg des Buchs Allahs und der Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein. Was anderes wird uns niemals zur Einheit bringen. Wenn man das verstanden hat, dann weiß man, was die Politik von Vorteilen hat in diesem Zusammenhang. Dazu, barakallahu fikum, es gibt einen Effekt, man will sozusagen zeigen, wir entscheiden. Das heißt, angenommen jetzt, ein Land sagt, morgen ist Eid. Das andere Land, wenn sie sagt, ja, morgen ist Eid, dann sagt man ja, wieso nimmt ihr alles von ihnen? Ja, und das gibt es auch hier heutzutage in Deutschland. Eine Moschee sagt, morgen ist Eid. Die andere Moschee sagt, nein. Warum? Ja, weil diese Leute gesagt haben, und wir sind keine Anhänger von ihnen. Subhanallah. Und drittens, die Sache ist so, dass das ruft auch Neid vor. Das verursacht Neid und Probleme zwischen den Muslimen. Schau mal jetzt, wenn die Leute morgen kommen und die fasten, weil sie am Donnerstag feiern, das bedeutet, die fasten am Festtag. Und fasten am Festtag ist haram, ist verboten. Dann machen sie Sünde. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Aber die sagen dir, du hast nicht am Fest richtig gemacht. Sagst, wieso? Sagen, ja, weil das falsch war. Okay, wer hat das falsch gesagt? Zum Beispiel die Türkei. Die Türkei, barakallahu fikum. Die Türkei. Die hat schon 10 Jahre, das Land hat schon für 10 Jahre im Voraus gesagt, wann Eid ist. Das bedeutet, sowieso ist ihnen egal, ob man den Mond sieht, nicht sieht. ob das dann nach dem Mond geht oder nicht. Sie haben das gerechnet und Punkt. Ja? Möge Allah uns bewahren. Das wird Kalender, basta. Aber das ist nicht so im Islam. Auch Libyen zum Beispiel. Auch Libyen. Libyen zum Beispiel. Die haben auch das Gleiche gemacht. Die haben das Gleiche gemacht. Deshalb, barakallahu fikum, die Sache geht nicht mehr um Islam an sich selbst, um Beweise, sondern die Sache geht um Macht, Politik und Nationalismus. Und leider, die Muslime, die rechtschaffen sind, müssen darunter leiden. Möge Allah uns bewahren. Nationalismus ist verboten in unserer Religion. Ja? Nationalismus ist verboten im Islam. Wir haben sowas nicht. Qawmiyya haben wir nicht. Der Prophet sagte, das ist verdorben. Das ist eine schlechte Eigenschaft. Das ist eine Eigenschaft von Jahiliyyah, von vorislamischer Zeit. Nicht islamisch ist das. Aber leider manche Leute, wallah, ich habe das einmal erlebt. Ein Mann hat sozusagen ihn beschimpft, der hat nicht reagiert. Der hat sein Land beschimpft, der wollte ihn töten. Ja. Möge Allah uns bewahren. Das ist aber barakallahu fikum, was soll's. Zeig Geduld. Meine Familie wollen Donnerstag feiern und ich morgen. Wie soll ich machen, um keine Fitne zu Hause zu machen? Du feierst morgen mit uns und du sagst ihnen gar nicht. Das bedeutet, du lässt sie. Wenn sie Probleme machen und so weiter, dann sagst du ihnen nicht. Das wird, du hältst das geheim für dich. Wenn das so schlimm ist bei dir zu Hause, dann kannst du morgen feiern und am Donnerstag mit ihnen Festgebet beten. Wenn das so schlimm ist bei dir, dann kannst du morgen, heute fastest du, hast du gefastet, weil das Arafat-Tag ist, morgen inshallah feierst du mit uns, aber mit dem Gebet kannst du das verschieben. Ein Tag verschieben, kein Problem. Ja, was sollen wir machen? Ich meine, wir sind jetzt diejenigen, die, schaut mal, wer macht jetzt Kompromiss? Wer ist stur und wer macht Kompromiss jetzt? Subhanallah. Die wollen der Sunna nicht folgen. Die wollen die Beweise nicht annehmen. Und wir haben die Beweise und wir haben die Sunna. Trotzdem sagen wir, kein Problem, wegen Fitna, mach am nächsten Tag. Möge Allah uns bewahren. Tab, khair inshallah, barakallahu fikum. Inshallah, nachher kommt Abu Jamal und da hat er mit euch Unterricht. Vielleicht können die Admen bleiben im Raum, wenn sie wollen. Vielleicht, barakallahu fikum, können die Admen hier im Raum bleiben und die können etwas vielleicht laufen lassen, bis Abu Jamal kommt. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Ich wünsche meinen Brüdern und Schwestern allen ein gesegnetes Fest und schöne Tage. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Walhamdulillah. Am Freitag werden wir versuchen, ich sage euch Bescheid, ob wir das schaffen können. Aber morgen Festgebet werden wir nicht live senden. Ich meine, wenn ich weiß, dass das manche, dass zum Beispiel 30, 40 Brüder und Schwestern, die kommen, dann kein Problem, inshallah, man könnte vielleicht das senden. Aber wenn nur um 2 oder 3 Leute, das ist technisch sehr viel für uns. Deshalb aber Freitag werden wir überlegen, inshallah, vielleicht werden wir das machen. Subhanakallah wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.